Alte Lied vom Leid ging mit durch alle Zeit und Hoffnung hat geblüht im trauervollsten Lied und konnte uns erzählen. Das Lied uns nicht. Das Lied der neuen Tod spricht von Mut. Es reicht in neuen Mut für die Blut. Ein Lied klingt so. Das alte Lied vom Leid hat jetzt nicht seine Zeit. Jetzt muss die Hoffnung aufgehen. Das heißt Musik.